Glaubwürdigkeit ist in Läufen der Zeit gebaut und verstärkt Tag für Tag mit den Fakten. Die feurige Seele der Leidenschaft, das die Haut verbrennen, ohne zu brennen, das verbrennen alles, was es berührt, brennende Herz mit Leidenschaft und Leidenschaft. Favela Geschichte, Domina Himmel, ewige Säulen, das die Haut verbrennen, ohne zu brennen, die feurige Seele der Leidenschaft, als eine nackte Frau, als eine Frau von ihm und Seele suspendiert. Die feurige Seele der Leidenschaft, das die Haut verbrennen, ohne zu brennen, das bebrennen alles, was berührt, bebrennt die Herz mit Leidenschaft und Leidenschaft. Domina Himmel, ewige Säulen, klare Augen und Seele noch mehr, klare Augen nach innen reflektierend, klare Augen, die Wahrheit sei, ohne zu lügen, ohne das Gefühl zu verstärken, viel weniger die Wahrheit, klare Augen mit Tränen als Blut, klare Augen mit Tränen als Prag, Domina Himmel, ewige Säule, dass die Hoffnung verbrennen, ohne zu brennen, die feurige Säule der Leidenschaft, als eine nackte Frau, als eine Frau von ihm und Seele suspendiert. Die feurige Seele der Leidenschaft, dass die Hoffnung verbrennen, ohne zu brennen, das verbrennen alles, was es berührt, verbrennt die Herz mit Leidenschaft und Leidenschaft.